finde Klimapolitik und Klima an sich schon mal ein sehr spannendes Thema und bin dann irgendwie im Laufe des letzten Jahres auch auf dieses Climate Engineering oder auch Geoengineering so gestoßen und habe dann da relativ schnell auch so die Nähe zum Militär, zur Militarisierung gemeint erkannt zu haben. Und bin dann eben mit dieser Idee an die Leute hier von der Informationsstelle Militarisierung herangetreten und habe gefragt, ob sie denn sich vorstellen könnten, dass ich in dem Rahmen von einem Praktikum einfach mich damit beschäftige, gleichzeitig dann auch auf ihre Expertise zurückgreifen kann, wenn es um Militär und Geopolitik geht und von meiner Seite eben so ein bisschen schon einen Hintergrund zu diesen Klimageschichten, zu diesem eigentlichen Technologievorschlägen mitbringe. Und so habe ich mich dann dazu entschlossen, hier dieses Praktikum zu machen, weil ich eben diese Nähe erkannt habe, also weil ich diese Nähe zwischen diesem Ansatz, wir lösen das Klimawandelproblem mit Technologien und zur Militarisierung, also weil der für mich irgendwie so auf der Hand lag. Und das wird schon mal ganz schnell offensichtlich, wenn man überlegt, woher denn diese Ideen von Klimamanipulation und Wettermanipulation denn überhaupt kommen, die einfach alle aus so einem, auch schon immer aus einem militärischen Interesse heraus erwägt wurden und auch schon als solches von Militär, zum Beispiel der US Air Force, im Vietnamkrieg versucht wurde einzusetzen. Und ist es für mich irgendwie klar gewesen, dass diese Idee, warum sollte die denn nicht auch jetzt dann in Zukunft von irgendwelchen Militärs vorangetrieben werden? Und du hattest jetzt von dem Vietnamkrieg gesprochen, wo die US Army schon das Klima versucht hat zu beeinflussen. Aber dein Text beginnt in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit. Genau. Das ist, also so die Vergangenheit war irgendwie für mich so der Aufhänger. Also da haben schon Leute versucht, Wetter bzw. Klima zu manipulieren. Das ist ein kleiner Unterschied, den ich in dem Text auch so versuche zu beschreiben. Aber ich fand es dann interessant, dem so eine Zukunftsvision voranzustellen, also die jetzt natürlich komplett spekulativ ist, aber die ich, wie ich finde, die schon irgendwie so diese Probleme, die damit einhergehen können, aufzeigt. Weil jetzt sind wir gerade einfach auf dem besten Weg dahin, dass wir sämtliche Klimaziele massiv verfehlen und die Debatte verändert sich wirklich in den letzten Jahren dahingehend, dass immer mehr Leute sagen, so, ja, wir müssen das zumindest mal in Betracht ziehen, dass wir jetzt vielleicht dann auch so dieses Climate Engineering nutzen als neue klimapolitische Handlungsoption. Und wenn das irgendwann mal entwickelt sein sollte, dann bin ich mir absolut sicher, dass es angewandt würde. Und dann hat sich daraus so das Zukunftsszenario Arktis 2033 ersponnen. Bei diesem Zukunftsszenario gehst du davon aus, dass es Streit zwischen unterschiedlichen Staaten gibt, weil welche versuchen, ihr Klima abzukühlen und andere eher daran interessiert sind, dass es weiter wärmer wird. Genau, also zum Beispiel verschiedene Staaten wie Russland oder Kanada, die könnten durchaus ein Interesse haben, dass der Klimawandel weiter voranschreitet, weil sie dadurch mehr Landwirtschaftsflächen zugänglich bekommen, weil sie neue Handelswege erschließen können, und das steht natürlich gegen Interessen von anderen Staaten, die durch den Klimawandel vermutlich große Schäden erwarten zu haben, geschweige denn Staaten, die jetzt schon die Folgen des Klimawandels spüren, aber die habe ich jetzt in meinem Zukunftsszenario, das so ein bisschen auch die geopolitischen Aspekte herausarbeiten soll, gar nicht erst erwähnt, aber die sind natürlich die richtig armen Schweine. Und die Sache ist so, dass ein Staat einen anderen Staaten vorwirft, sie würden das Klima zu seinen Ungunsten manipulieren wollen. Und sie sagen so, ja nee, wir machen das nur, damit es uns besser geht, und haben natürlich gar keine irgendwie Absichten, dem anderen Staat da Schaden zuzufügen. Aber das zeigt halt schon ein Problem von diesem Ansatz auf, und zwar, dass die einen das so meinen können und die anderen das anders auffassen können, zum Beispiel als aggressive Handlung, selbst wenn es gar nicht so gemeint ist. Aber es könnte natürlich auch als aggressive Handlung gemeint sein und es könnte nur in dem politischen Sprech aber getarnt worden sein, im Sinne von, nein, wir machen das gar nicht dafür. Also es gibt da ganz viele Fallstricke, die ich versucht habe, in diesem kurzen Szenario schon einzupacken. Bisher gibt es eher so Sachen wie, was weiß ich nicht, es ist ein toller Jahrestag von Russland zum Beispiel und die fliegen dann mit ihren Militärfliegern über Moskau und sorgen dafür, dass es dort keine Wolken gibt, also versprühen da irgendwelche Gase, ne? So Sachen gibt es ja jetzt. Und was ist dann an Climate Engineering in der Zukunft eigentlich zu erwarten? Oder wo wird gerade dran geforscht? Genau so Geschichten wie jetzt das, was Russland macht oder das, was China viel macht. Also sie machen Ähnliches, so mit Silberjodid in Wolken schießen. Das sind auch so die Ideen, die damals das US-Militär in Vietnam hatte. Das ist die klassische Wettermanipulation. Also da geht es quasi darum, dass man lokal, also zum Beispiel über Moskau, eben das Wetter so verändert, dass da jetzt keine Wolken sind. Eine Klimamanipulation oder äquivalenter Climate Engineering hat die Idee, das Ganze noch großskaliger anzugehen. Also das sind dann, da ist dann wirklich die Idee, dass man das ganze Klimasystem beeinflusst. Also nicht nur so Wetter über Moskau oder Peking oder sonst wo, sondern das globale Klima. Und da gibt es so, in der Forschung wird von so zwei hauptunterschiedlichen Gruppen geredet. Das kommt halt auch einmal das sogenannte Solar Radiation Management, also der Eingriff in die Sonneneinstrahlung mit der Idee, man könnte das ja irgendwie zurückreflektieren, die Sonnenstrahlung zu einem Teil und dadurch die Erwärmung verlangsamen. Oder das andere ist eigentlich noch grundlegender, weil es dieses Klimawandelproblem nochmal an einer anderen Stelle anpackt, und zwar das sogenannte Carbon Dioxide Removal oder Greenhouse Gas Removal, also das Entfernen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre. Das sind so diese zwei Grundideen, die man hat, und für diese Ideen gibt es verschiedene Vorschläge. Ich habe jetzt in meinem Text auch vier vorgestellt, aber es gibt beliebig viele. Ich fange mal mit diesem Carbon Dioxide Removal an. Da gibt es quasi die Idee, man könnte einfach künstlich große Flächen aufforsten, quasi so künstliche Wälder pflanzen, die dann eben durch das Wachstum CO2 aus der Atmosphäre binden und dann in ihrem Biomaterial speichern. Das klingt jetzt erstmal noch so als eine der harmlosesten Varianten, ist aber wirklich zu unterscheiden von so Renaturierung, weil das eine ist so, wir haben ja ganz viele Grünflächen und Waldflächen zerstört, auch im Amazonas und sonst wo. Und Renaturierung redet davon, ja, wir versuchen das wieder so herzustellen, wie es davor war. Das gleiche gilt für Moore oder so. Aber die Aufforstung ist wirklich die großflächige Anpflanzung von Bäumen, nur mit dem Ziel, jetzt das CO2 zu reduzieren. Und ja, das Problem ist halt, dass man diese Flächen, die man dafür braucht, die natürlich auch gebrauchen könnte für Nahrungsmittelproduktion. Also bevor ich jetzt darüber weiter eingehe, gibt es noch eine andere interessante Technologie für dieses Carbon Dioxide Removal, und zwar zum Beispiel sogenannte Ozeandüngung. Da wird dann vorgeschlagen, man könnte doch Eisen oder andere Nährstoffe ins Meer einbringen, sodass sich da dann Phytoplankton oder Algen, je nachdem, bilden, die dann beim Wachstum auch CO2 aus der Atmosphäre saugen und dann idealerweise absterben und auf den Meeresgrund sinken und somit wir effektiv weniger Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Dann gibt es noch die Idee, man könnte, tut man sogar schon zum Teil, also aus der Abluft von Kraftwerken, wie mit so einem Schadstofffilter, aber halt das CO2 rausfiltern, das dann in den Boden pressen und hoffen, dass es dafür immer bleibt. Und das sind so verschiedene Vorschläge. Mit dem Solar Radiation Management, also der Beeinflussung des Strahlenhaushalts, gibt es noch so Vorschläge wie, man könnte doch Aerosole, also kleine Partikel, in die Stratosphäre einbringen, wie das mit einem Vulkanausbruch passiert, und dadurch das Klima kühlen. Dann gibt es auch die Idee, man könnte Dächer alle weiß streichen, damit die mehr Sonnenlicht zurück ins All reflektieren. Man könnte doch auch die ganzen Wüsten mit Reflektoren auskleiden und damit die Sonnenstrahlung zurückwerfen. Man könnte doch künstlich Wolken erzeugen. Ja, und ganz, ganz viele so Ideen, die dieses Ziel verfolgen sollen. Ja.